Erster Paulus ist ein Apostel von Jesus Christus. Gott wollte das. Er und sein Bruder Timotheus schreiben an die Gemeinde in Korinth und an alle Gläubigen in Achaia. Zweiter Gnade und Friede sei mit euch. Sie kommen von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Dritter gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott, der allen Trost gibt. Vierter, er tröstet uns in all unseren Schwierigkeiten. So können wir andere trösten, die Schwierigkeiten haben. Wir trösten sie mit dem Trost, den wir selbst von Gott bekommen haben. Fünfter, wir erleben viel Leid, so wie Christus gelitten hat. Aber wir bekommen auch viel Trost durch Christus. Sechster, wenn wir leiden, dann ist das für euren Trost und euer Wohl. Wenn wir Trost bekommen, dann hilft euch das auch. Es hilft euch, wenn ihr die gleichen Leiden ertragen müsst wie wir. Siebter, wir haben große Hoffnung für euch. Wir wissen, dass ihr am Leid teilhabt. Darum werdet ihr auch am Trost teilhaben. Achter Brüder, wir wollen euch von unseren Schwierigkeiten erzählen. Wir hatten große Schwierigkeiten in Asien. Sie waren so schlimm, dass wir es kaum ertragen konnten. Wir dachten, wir würden sterben. Neunter, wir dachten, wir müssten sterben. Wir sollten nicht auf uns selbst vertrauen. Wir sollten auf Gott vertrauen. Er weckt die Toten auf. Zehnter, Gott hat uns vor dem Tod gerettet. Er wird uns auch in Zukunft retten. Wir hoffen fest auf ihn. Er wird uns immer wieder retten. Elfter, ihr helft uns auch, indem ihr für uns betet. Viele Menschen beten für uns. Wenn Gott uns seine Gnade gibt, dann danken viele Menschen Gott dafür. Zwölfter, wir sind stolz auf unser Gewissen. Es sagt uns, wir haben ehrlich und rein gelebt. Wir haben nicht nach menschlicher Weisheit gehandelt. Wir haben nach Gottes Gnade gehandelt. Das gilt besonders für unser Verhalten zu euch. 13. In unseren Briefen steht nichts anderes, als was ihr lest und versteht. Ich hoffe, ihr werdet es noch ganz verstehen. 14. Ihr habt uns schon teilweise verstanden. Ihr seid stolz auf uns. Und wir sind stolz auf euch. Das wird am Tag von Jesus, unserem Herrn, deutlich werden. 15. Ich wollte zuerst zu euch kommen. So wollte ich euch zweimal Freude machen. 16. Danach wollte ich von euch aus nach Makedonien reisen. Von dort wollte ich wieder zu euch zurückkommen. Ihr solltet mich dann nach Judäa begleiten. 17. War ich unüberlegt, als ich das plante? Oder sind meine Pläne nur menschliche Pläne? Sagt man ja dann auch nein? 18. Gott ist mein Zeuge. Was wir euch sagen, ist nicht ja und nein. 19. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wir haben ihn euch verkündet. Ich, Silvanus und Timotheus haben das getan. Er war nicht ja und nein. In ihm ist nur ja. 20. Alle Versprechen Gottes sind in ihm ein Ja. Durch ihn sagen wir Amen. So loben wir Gott. 21. Gott macht uns und euch stark für Christus. Er hat uns auch gesalbt. 22. Er hat uns auch sein Zeichen gegeben. Er hat uns den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben. Das ist wie ein Versprechen. 23. Ich schwöre bei Gott. Ich bin nicht wieder nach Korinth gekommen, um euch zu schonen. 24. Wir wollen nicht über euren Glauben bestimmen. Wir wollen euch helfen, dass ihr Freude habt. Ihr steht fest im Glauben.